for human rights, for equal opportunities for jobs and housing and medical care and for justice in America's courts. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Wir sind heute hier, um für Leonard Peltier zu demonstrieren an seinem Geburtstag. Es werden nachher noch weitere Redebeiträge folgen. Hier vorne gibt es Infozettel für alle Leute, die vorbeikommen und sich interessieren, was das ist. Ihr könnt auch sehr gerne eine Postkarte ausfüllen und direkt an Biden schreiben, dass er Leonard Peltier freilässt. Für alle, die dies noch nicht getan haben oder noch Freunde und Bekannte haben, die das noch nicht getan haben, bitte gerne eine mitnehmen. Okay, wir stehen ja hier vor der US-Botschaft, der politischen Vertretung der US-Administration, die Leonard Peltier und auch so viele andere als politische Gefangene festhält. Leonard Peltier, wie gesagt, im 47. Haftjahr. Und wir dachten, wir machen mal einen kleinen Parolen-Workshop, weil wir sind ja wahrscheinlich eine Stunde hier und dann wollen wir denen ja auch was um die Ohren hauen. Und wir versuchen es mal mit einer US-Parole. Ich sage die mal ganz langsam vor und wir probieren das mal. Die heißt Brick by Brick, Wall by Wall, Free Peltier, Freedom All. Freedom All deswegen, weil Leonard Peltier natürlich nicht der einzige Gefangene in den USA ist. Es sind ungefähr 2,3 Millionen Menschen dort gerade inhaftiert. Mehr als in jedem anderen Land der Welt. Wir wollen jetzt erstmal kurz über Leonard Peltier selber reden und vorstellen, wer ist er eigentlich? The BLM and ask the EPA.

taking us and placing us in your prison camps. Have the nerve to say we're hostile and wipe us off the maps. Enslaving the blacks, took them from their motherland, and messing with the Mexican, that was their other plan. But understand, Mexico, they were all indigenous, and since the beginning of time, man, it's been continuous. I'm a Native American, American for which it stands, but what it stood for, I wonder if custody should pass. Remember the ghost dance, it was murder in the first. We never killed women or children sitting up in church. We were having ceremonies, practicing our religion. Killing the innocent off, is it a government tradition? Border submissions, inhumane living conditions. I seen a vision, Leonard walking out of prison. Radioaktiv Berlin, ihr hört einen Beitrag über den politischen Gefangenen Leonard Peltier, der seit 1976 von der US-Regierung festgehalten wird, nachweislich für ein Verbrechen, was er nicht begangen hat. Er ist ein indigener Aktivist gewesen, der sich schon damals gegen Umweltzerstörung und Zerstörung von den wenigen verbliebenen Geländen und Flächen, die Indigenen in den USA noch zur Verfügung stellen, gewehrt hat. Und er wurde dafür kriminalisiert und stellvertretend für viele andere abgeurteilt. Am 12. September 2023 fand ein europaweiter Aktionstag für US-Konsulaten und Botschaften statt. In verschiedensten Ländern gingen Menschen auf die Straße, so auch in Berlin. Und ihr hört heute hier in der Sendung O-Töne von dieser Kundgebung, vor allen Dingen Redebeiträge. Der nächste beschäftigt sich mit der juristischen Situation, dem sogenannten Fall Leonard Peltier und was das alles an Komplikationen aufgeworfen hat und die es ihm unmöglich machen, aus der Haft zu kommen, obwohl relativ klar ist, dass er nicht verantwortlich ist für den Tod zweier FBI-Beamter, für den er verurteilt wurde. Der Fall Leonard Peltier. Zum Hintergrund. Mitte der 70er Jahre herrschten in der Pine Ridge Reservation in South Dakota, im mittleren Westen der USA, bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Guardian of Oglala Nations, Goons, das heißt bewaffnete paramilitärische Banden des korrupten Lakota-Stammesvorsitzenden Dick Wilson, schüchterten mit Waffengewalt traditionelle und politisch aktive Indianer ein und terrorisierten Teile der Reservationsbevölkerung. Über 60 Menschen fielen diesem Terror bis dahin zum Opfer, obwohl teilweise bis zu 50 FBI-Agenten im Reservat waren. Andere Quellen sprechen von bis zu 300 Morden. Alle Untersuchungen wurden eingestellt. Der AIM-Aktivist und Musiker John Trudell sprach daher von regelrechten Todesschwadrons, die mit Billigung, Ausstattung und Unterstützung des FBI ihr mörderisches Unwesen betrieben. Also man kann wirklich ganz offen und ehrlich sagen, das waren wirklich wahre Todesschwadrone halt. Incident, jetzt zum Incident at Oglala. In ihrer Verzweiflung baten die Stammesältesten 1975 das American Indian Movement, zu dem auch Leonard Peltier zählt, um Hilfe. Die AIM-Aktivisten errichteten auf dem Grundstück der Familie Jumping Bull ein Camp, in dem auch viele Frauen und Kinder lebten. Am 26. Juni 1975 kam es dann zu jenem tödlichen Zwischenfall, für den Leonard Peltier am 18. April 1977 schuldig gesprochen und am 1. Juni 1977 dann zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde. Was für ein abgrundtief tiefer Skandal. Mit ungekennzeichneten Fahrzeugen fuhren zwei FBI-Agenten unangemeldet und mit hohem Tempo auf das Grundstück der Jumping Bulls.

gab während der Verhandlung zu, beim Verhör nur aufgrund von Gewaltandrohungen des FBI-Agenten Gary Adams gegen Peltier ausgesagt zu haben. Diese Aussage wird jedoch ebenso wenig berücksichtigt wie die Tatsache, dass auch Anna Ma Aquash bereits 1975 durch das FBI aufgefordert wurde, gegen Peltier auszusagen und im Falle ihrer Weigerung mit dem Tode bedroht wurde. Doch nicht nur erpresste Falschaussagen und der Tod möglicher Entlastungszeugen führten zur Verurteilung Peltiers. Es wurden auch Entlastungsmaterialien bewusst zurückgehalten. Ein ballistisches Gutachten stellte eindeutig fest, dass einer der bei Bob Robideaus Festnahme sichergestellten Waffen, die laut Anklage die Tatwaffe Peltiers sei, keinesfalls die tatsächliche Tatwaffe war. Das Ergebnis der Laboruntersuchung wurde der Verteidigung jedoch vorenthalten und somit ein weiterer Entlastungsbeweis unterschlagen. Erst Jahre später wurde diese Information mittlerweile freigeklagten FBI-Unterlagen gefunden. Den Geschworenen wurde seitens der Anklage ständig suggeriert, dass ihr Leben durch bewaffnete AIM-Aktionen permanent bedroht sei. So verwunderte es keinen objektiven Prozessbeobachter, als 1978 Leonard Peltier wegen zweifachen Mordes an den FBI-Agenten Williams und Kohler durch die Geschworenen zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde. Dies, obwohl die Beweise gegen ihn genauso wenig schwerwiegend waren wie die Beweise im Verfahren gegen Butler und Robideau, die allerdings wegen Notwehr bereits freigesprochen wurden. Auch in dieser Verhandlung räumten Belastungszeugen ein, Falschaussagen nur aufgrund von Nötigung durch die Ermittlungsbehörden begangen zu haben. Eine Vorverurteilung Peltiers hatte längst stattgefunden. Hierzu wurde der Prozess gegen Peltier unter anderem in den als indianerfeindlich bekannten Gerichtsbezirk Fargo, North Dakota, verlegt und somit aus der Zuständigkeit jenes Gerichts genommen, das Robideau und Butler freisprach. Zur Stadt Fargo, ganz kurz mal. Fargo liegt 1035 Kilometer nordwestlich von Chicago bzw. über 400 Kilometer nordwestlich der Doppelstädte Minneapolis-St. Paul. Das FBI brauchte eine Verurteilung und Peltier, denn er war den amerikanischen Sicherheitsdiensten schon lange ein Dorn im Auge. Das eigentliche Ziel jedoch war vor allem die Zerschlagung des American Indian Movement als soziale Bewegung. Dabei bedienten sich Polizei, Geheimdienste und Justiz der gleichen geheimdienstlichen Instrumente, in Klammern COINTELPRO, Klammer zu, wie bereits zuvor bei der Zerschlagung der Black Panther Party, BPP und anderer sozialrevolutionärer oder auch nur bürgerrechtsengagierter Gruppen. I'm singing here a song for this brave old guy. Long time since he's seen summer's blue sky. Behind gray walls deep cold, gathering this year, I'm 72 years old. More than 40 years caged in a cell means his life turns into a kind of living hell. Sent to prison for a crime he didn't commit, just for some corrupted apples and white man to profit. They called him a killer without any evidence, being guilty for crime, saying that was just self-defense. terror down in Pine Ridge Rest. More than 6 Lakota where you'll find guilds and feds. Resistance and breaking down the sky. There was no justice and no chance for truth in this case of racism and power politic abuse. That's why I'm singing today and here for the freedom of a warrior named Leonard Peltier. That's why I'm singing today and here for the freedom of a warrior named Leonard Peltier. That's why I'm singing today and here for the freedom of a warrior named Leonard Peltier. Heute ist der Geburtstag von Leonard Peltier. Er wird heute 79 Jahre alt, sitzt seit über 47 Jahren in Haft. Allein in Europa gibt es heute zahlreiche Veranstaltungen. Jetzt gerade auch in Leipzig vor dem US-Konsulat, in Frankfurt am Main vor dem US-Generalkonsulat, in Düsseldorf und auch in Hamburg sind jetzt zeitgleich zu uns auch Menschen für Leonard Peltier da. Ebenso in Mailand. Dann in Italien sind weitere Veranstaltungen am Wochenende, kommenden Wochenende in Venedig, in Desenzano, das habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, und in Viterbo. Und auch jetzt, während wir hier sind, ist in Österreich, in Wien, sind Leute dort vor der US-Botschaft. Also der Protest ist vielleicht nicht so groß, wie wir ihn gerne sehen würden, aber wir sind trotzdem an vielen Orten gleichzeitig für Leonard Peltier auf der Straße. Das gerade Gehörte ist der sogenannte AIM-Song oder auch American Indian Movement, die Organisationshymne hier in einer Aufnahme aus den 1970er Jahren. Das haben wir gerade hier gehört und wir gehen zurück zu der Kundgebung und den Aufnahmen, die wir dort gemacht haben für Leonard Peltier. Die Kundgebung fand an seinem 79. Geburtstag statt. Das war der 12. September 2023 auf der Tiergartenseite der US-Botschaft in Berlin. Jetzt hört ihr einen Beitrag über die lange, lange Haftzeit und was das im Alter mit Gefangenen und ihrer Gesundheit macht, also die Haftsituation und die mangelnde medizinische Versorgung. Seit dem 6. Februar 1976 befindet sich Leonard Peltier in Gefangenschaft. Selbst dort ist Peltier nicht sicher. 1978 wurde er durch den indianischen Mitgefangenen Standing Deer von einem geplanten Mordkomplott gegen ihn informiert. Als er daraufhin am 20. Juli 1979 versuchte zu fliehen, sterben die mit ihm fliehenden indianischen Gefangenen Dallas Thundershield und Bobby Garcia und der von außen die Flucht unterstützende Rique Duenas entweder im Kugelhagel der Wärter oder später auf mysteriöse Art und Weise. Peltier wurde am fünften Tag seiner Flucht erneut festgenommen und zusätzlich zu 7 Jahren Haft verurteilt. Für Peltier begann eine Odyssee durch amerikanische Hochsicherheitstrakte. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend. Nach einem Schlaganfall erblindete er nahezu auf einem Auge. Außerdem beeinträchtigen ihn Diabetes, Bluthochdruck, tetanusbedingte Kiefernprobleme, beinahe Tod durch Verbluten, 14 Tage im Koma und 6 Jahre Nahrungsaufnahme nur durch den Strohhalm. Krebsverdacht, Fersensporn und am meisten die Aorta-Aussackung. Dies ist das lebensgefährlichste und bedrohlichste, da Leonard Peltier beim Platzen des vollgelaufenen Blutgefäßes innerhalb weniger Minuten sterben würde. Eine OP könnte sehr schnell diese Bedrohung beseitigen. Eine adäquate medizinische Versorgung und Behandlung wird oder wurde immer wieder verwehrt und kam oder kommt immer nur aufgrund des weltweiten öffentlichen Drucks zustande. Anscheinend soll Leonard Peltier in Haft durch Schmerzen gefoltert, durch Hinhaltetaktiken zermürbt und durch unbehandelte Erkrankungen getötet werden. Die Wiederaufnahme seines Verfahrens und die Zulassung entlastender Beweismittel blieben ihm verwehrt. Lediglich eine Begnadigung durch den Präsidenten der USA kann noch den Weg in die Freiheit eröffnen. Selbst frühere Richter aus Peltiers Verfahren, frühere FBI-Agenten und ein ehemaliger US-Justizminister setzen sich nun für Leonard Peltier ein. Das 1993 verfasste Gnadengesuch an Clinton, in der Regel dauert dieser Vorgang 3 bis 9 Monate, wurde erst 7 Jahre später angekündigt, dass Clinton sich nun damit befassen will. Die Hoffnung weltweit ist groß zu diesem Zeitpunkt. Peltier rechnet mit seiner Haftentlassung. Doch Clinton begnadigt Peltier nicht. Auch die Bemühungen, eine Strafaussetzung auf Bewährung zu erreichen, wurde immer wieder abgelehnt. So zum Beispiel 1993, 96 und 2000 in Anwesenheit einer Delegation von Amnesty International. Begründet wurde dies mit dem Hinweis, Peltier würde sich als unschuldig bezeichnen und Unschuldige könne man eben nicht auf Bewährung freilassen. Das FBI kündigte weitere Einsicht in Akten an. Entgegen früheren Behauptungen, dass es außer den 12.000 im Jahre 81 freigegebenen Seiten nur noch 6.000 Seiten geben, die allerdings unter Verschluss bleiben müssten, ist jetzt die Rede von weiteren 100.000 Seiten. Davon konnten Mitglieder der LPSG Rhein-Main im Sommer 2002 11 Kartons mit 30.000 Seiten einsehen. Weitere 42.000 Seiten würden im FBI-Büro Minneapolis lagern. Bis zur endgültigen Freigabe, Sichtung und Auswertung aller Dokumente würden sicherlich noch Jahre vergehen. Leonard Peltier kam nach der Haftanstalt in Leavenworth, Kansas, nach Terre Haute, dann Ludwigsburg, Pennsylvania, dann Bundesgefängnis Canaan in Pennsylvania verlegt. Nach seiner Ankunft in Canaan wurde Peltier von zwei jungen Mitgefangenen angesprungen und verprügelt, ohne dass das Aufsichtspersonal eingegriffen hätte. Das Angebot einer Hafteinrichtung in Turtle Mountain Reservation, Peltier aufzunehmen, wurde abgewiesen, obwohl ihn dies viel näher zu seinen Angehörigen und Freunden gebracht hätte. Dann kam er wieder nach Louisburg, Pennsylvania und wird nun seit Jahren im Staatsgefängnis Coleman in Florida festgehalten. 2009, wenige Tage vor Peltiers 65. Geburtstag, gab die US-Begnadigungskommission ihre Entscheidung bekannt. Begnadigung erneut abgelehnt. An menschenverachtenden Zynismus kaum mehr zu überbieten, war der Hinweis, dass die nächste Begnadigungsanhörung 2024 stattfinden könnte. Dann wäre Leonard Peltier, sofern er noch leben würde, 79 Jahre alt und davon 48 Jahre unschuldig inhaftiert. Mindset, hate my thoughts to lips, cause I can feel the bishop be clinging to my hips. Shake up my midriff of these hardships and let the rains wash away these bloodstained roads. Hunted by the souls that still roam, waiting to go back home. So they send their ghost cries through the lies of the survive. Who'll be suffering from the lines that still divide. The has from the have not, sending up a war and cry. Don't matter how much time's gone by, the mess is still denied. How long it takes to cleanse all these tears that we've cried. From the effects of genocide worldwide. Don't matter how much time's gone by, the mess is still denied. How long it takes to cleanse all these tears that we've cried. From the effects of genocide. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg, in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7. Und es gibt natürlich auch noch verschiedene andere Ausspielformate. Natürlich gibt es auch einen Livestream auf der freien Radio Berlin Brandenburg Webseite. Die Webseite heißt fr-bb.org. Auch diese Sendung könnt ihr nochmal später verfolgen, wenn sie gepodcastet ist. Da gibt es eine Adresse, die heißt radioaktivberlin.nostate.net, also der Blog hier zu dieser Sendung, radioaktivberlin.nostate.net. Ihr hörtet jetzt heute einige der Reden, die am 79. Geburtstag von Leonard Peltier auf einer Protestkundgebung für seine Freiheit vor der US-Botschaft in Berlin gehalten wurden. Wie in der Sendung erwähnt, gab es an dem Tag zahlreiche andere Kundgebungen, allein 5 in Deutschland. Und auch in Italien, in Österreich und weiteren Ländern waren Menschen für Leonard Peltier auf der Straße. Das wird bestimmt auch in naher Zukunft so sein. Wer sich genauer mit dem Fall befassen möchte, wer sich involvieren möchte, aktiv werden möchte, dem rate ich, geht mal auf die Webseite leonardpeltier.de. Das ist die Webseite der Solidaritätsgruppe im Rhein-Main-Gebiet. Die sind auch offiziell vernetzt mit der Verteidigung oder dem Verteidigungskomitee für Leonard Peltier und machen sehr aktive und sehr kontinuierliche Arbeit. Die haben natürlich auch eine Menge Social Media, die üblichen Kanäle, das könnt ihr dort alles finden. Also die Webseite heißt leonardpeltier.de. Und dann